Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also auf die Sendung freue ich mich schon besonders, weil das wird eine Sendung, wo man mal so richtig in die spezielle Relativitätstheorie einsteigen kann. Ich hoffe, Sie haben alle Ihr spezielles Relativitätsbuch jetzt zur Hand und können mit mir gemeinsam in einen aktiven galaktischen Kern hineingehen und wir können dann endlich mal richtig gucken, was sich in der Nähe von einem supermassiven schwarzen Loch tatsächlich so abspielt. Also nicht nur so mit den Händen, sondern wir können es auch richtig rechnen. Das können wir natürlich in der Sendung nicht machen. Wenn man Relativitätstheorie verstehen will, muss man eigentlich Bleistift und Papier dabei haben und muss diese Gleichung wirklich mal sehen, was da für eine Kraft drin steckt. Ich werde Ihnen ein bisschen was erzählen über die Kraft der Gleichung der Relativitätstheorie, denn sie erlauben uns, ein Phänomen zu verstehen, das man eigentlich für unmöglich hielt. Dass eine Maschine so dramatische Eigenschaften haben kann innerhalb einer Galaxie. Ich benutze schon mal das Wort Maschine. Ja, das ist ein Monster. Ein Monster mitten in der Galaxie drin sitzt und Dinge tut, von denen man wirklich nicht gedacht hatte, dass es sowas gibt. Wir reden über Blazar. Was ist ein Blazar? Ja, man sich fragen, was ist denn das jetzt? Wieder so eine Sendung, wo am Anfang eine Frage gestellt wird und am Ende weiß ich immer noch nicht, was es ist. Ja? Nee, ich werde alles tun, was in meiner sprachlichen Macht steht, um Ihnen das zu erklären. Ich habe kein Bild von Blazar für Sie parat. Sie würden ohnehin nichts Dramatisches sehen, außer einer unglaublich hellen Quelle. Wobei Sie die Helligkeit natürlich auch nicht sehen würden. Sie würden einfach nur sehen, aha, das ist drumherum dunkel und da ist ein Punkt, der sehr hell ist. Blazare sind Broad Line Region Quasars. Also Quasare, ein Quasar ist ein quasi-stellares Objekt. Das ist eine außerordentlich helle Quelle, die sehr weit von uns entfernt ist. Das heißt, da innen drin müssen sich sehr, sehr merkwürdige, exotische Prozesse abspielen, dachte man zunächst, weil die Leuchtkraft, die da freigesetzt wird, sind Billionen Leuchtkräfte aus einem Gebiet, was nicht viel größer ist als das Sonnensystem. Dann stellte man also fest, es ist kein Stern, aber es sieht quasi so aus, es ist ein Quasar. Und dann später stellte man fest, es gibt Objekte, die eigentlich Quasare sind, die sich besonders dadurch hervortun, dass sie eine sehr, sehr intensive Aktivität aus dem Zentrum zeigen und dass diese Aktivität sich auch noch widerspiegelt in Form von variabler Strahlung. Also die Strahlung ist nicht so Gleichstrom, ja, sozusagen, also gleichmäßig hell, sondern die Quelle wackelt in ihrer Leuchtkraft und zwar auf allen möglichen Zeitskalen im gesamten elektromagnetischen Spektrum. Sie merken schon, wie ich echauffiert bin. Also, was glauben Sie, was jetzt auf Sie zukommt? Ein Blazar ist also ein Objekt, das mitten im Zentrum einer Galaxie sitzt und von dem wir nichts anderes sehen als diese zentrale Leuchtkraft. Wir sehen nichts anderes. Jetzt ist es so, das muss ich jetzt also kurz vorausschicken, es gibt ein Standardmodell über aktive galaktische Kerne. Das Standardmodell dieser aktiven galaktischen Kerne, also für Quasare und auch für Blazare, ist nun folgendes. In der Mitte sitzt ein supermassives schwarzes Loch, 100 Millionen bis wenige Milliarden Sonnenmassen schwer, um dieses supermassive schwarze Loch, eine Gasscheibe, und praktisch senkrecht zur Scheibenebene schießen aus dem zentralen Objekt Jets heraus. So. Und jetzt hängt alles davon ab, wie der Beobachter dieses Objekt beobachtet. Sieht er es von der Seite, dann sieht er die Gasverteilung der Scheibe und die Jets senkrecht dazu. Guckt er von oben drauf, guckt er praktisch auf die Oberfläche der Scheibe beziehungsweise die Gasdynamik in dem Objekt selber, praktisch wie so ein Zuschauer auf einer Fußballtribüne, ne, im Stadion, guckt er so von oben auf den Schauplatz des Geschehens drauf. Und dann gibt es noch diejenigen, die durch unheimliches Dusel genau in den Jet reingucken. Also können Sie sich vorstellen, da ist diese Röhre und diese Röhre führt direkt zum Zentrum und wir gucken direkt auf die zentrale Maschine. Und diese Objekte, die wir praktisch durch den Jet im Zentrum sehen, das sind Blazare. Das sind also wirklich die absoluten Zentren von Galaxien. Und was sich da drin abspielt, boah, machen Sie sich keine Vorstellung. Also fangen wir mal erstens damit an, was sehen wir im Radiobereich, wenn wir in dieses Gebiet hineinschauen? Wir sehen unglaublich variable Strahlung auf Zeitskalen von wenigen Stunden bis zum Tag. Das heißt, das Gebiet ist nicht besonders groß. Denn die maximale Länge, die sich ausrechnen lässt, ist ja die Lichtgeschwindigkeit multipliziert mit dieser Zeitskala. Hat man also ein Gebiet, was Lichtstunden, vielleicht Lichttag groß ist. Das verändert sich dort ständig, die Strahlung verändert sich dort ständig. Und ab und zu sieht man, wie in diesem Gebilde ein Plasmablob sich aus der Quelle herausbewegt und mit scheinbarer Überlichtgeschwindigkeit, dieses Phänomen, ja, werden wir gleich besprechen, sich mit scheinbarer Überlichtgeschwindigkeit aus dieser Zentralmaschine herausbewegt. scheinbare Überlichtgeschwindigkeit heißt, dass dieser Blob sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit auf uns zubewegt. Und jedes Mal, wenn wir also vergleichen, welche Längen er durchlaufen hat, müssen wir bedenken, dass er sich, während er sich von der Quelle entfernt hat, sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit auf uns zubewegt hat. Und das ist ein sogenannter kinematischer Effekt, deswegen nur scheinbar. Es sieht nur so aus, als ob er sich mit Überlichtgeschwindigkeit von der Quelle entfernt hat. Der Weltrekord liegt, glaube ich, momentan bei 25 Mal die Lichtgeschwindigkeit. Das ist aber nur scheinbar, nicht de facto. Weil aber dieser Blob sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit auf uns zubewegt, ist er sozusagen dem Licht also ganz schnell auf den Fersen. Das ist das eine. Das andere ist Variabilität, also die Fluktuation der Leuchtkraft im gesamten elektromagnetischen Spektrum. Nicht nur im Radiobereich, sondern auch im optischen. Also im sichtbaren Licht sieht man, wie die Quelle sich ständig verändert. Teilweise bei einer besonderen Klasse von Blazaren sieht man diese sehr breiten Linien von bestimmten Elementen. Was heißt das, breite Linien? Dass dieses Gas sich mit hoher Geschwindigkeit bewegt. Ja, bis zu 30.000 Kilometer pro Sekunde. Das ist immerhin 1/10 Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, um das Zentrum der zentralen Maschine herum, wenn man das so sagen kann, das Zentrum der zentralen Maschine, also nochmal verdoppelt, bewegen sich Plasmaklumpen, Gasklumpen mit sehr hoher Geschwindigkeit. Was wissen wir? Als alte Alpha Centauri-Zuschauer wissen wir natürlich, hohe Geschwindigkeiten deutet an, wir haben ein sehr tiefes Gravitationspotenzial. Das Material wird durch die Schwerkraft eines supermassiven Objektes massiv dominiert und befiehlt ihm, du hast dich so zu bewegen. Okay. Und dann wird's ganz hart. Also im wahrsten Sinne des Wortes, die Strahlung wird härter. Reden wir über Röntgen- und Gammastrahlung. Röntgen- und Gammastrahlung variiert in Blazaren teilweise im Minutenrhythmus. Und das ist nicht thermisch. Das ist jetzt nicht die Strahlung von heißem Gas, sondern es ist die Strahlung von hochrelativistischen Teilchen. Wenn wir in einen Blazar hineinschauen, sehen wir, dass dort eine Maschine existieren muss, die in der Lage ist, relativistische Teilchen in unglaublicher Menge zu produzieren. Also vor allen Dingen Leptonen. Leptonen sind leichte Teilchen, heißt Elektronen, möglicherweise auch Positronen, also Materie-Antimaterie-Teilchen, werden wir gleich noch drauf kommen. Wichtig ist, diese zentrale Maschine schafft es also, Teilchen auf sehr hohe Energien zu beschleunigen und das zwischendurch sozusagen mal hoch, mal tief, mal hoch, mal tief. Jetzt muss man Folgendes wissen, dieser scheinbare Überlichtgeschwindigkeitseffekt, ja, der hat etwas damit zu tun, unter welcher Sichtlinie wir diese Quelle tatsächlich anschauen. Wenn der Winkel sehr klein ist, sehen wir diesen scheinbaren Überlichtgeschwindigkeitseffekt sehr stark. Sobald diese Sichtlinie von uns ein bisschen unter einem größeren Winkel ist, verschwindet dieser Überlichtgeschwindigkeitseffekt. Aber man muss auch noch dazu wissen, dass wenn eine Quelle sich mit hoher Geschwindigkeit auf uns zubewegt, wird ihre Leuchtkraft größer. Das heißt, einen Teil der Variabilität in den Blazaren hat damit zu tun, dass offenbar sich etwas von dem Material quer zu unserer Sichtlinie bewegt. Und deswegen scheint es auf, sobald es in unserer Sichtlinie drin ist und sobald es daneben ist, ist es wieder dunkel. Das nennt man relativistische Dopplerverstärkung. Ja? So wie also bei den, kennt man ja hier von der Erde, sobald also eine Quelle auf uns zukommt, wird die Frequenz höher, eine Schallquelle, und wenn sie sich von uns wegbewegt, wird die Frequenz niedriger. Ja? Können wir alle von den berühmten Feuerwehrwagen und Krankenwagen, aber bei der Leuchtkraft ist es nochmal was anderes. Wenn sich da was auf uns zubewegt, kommen mehr Photonen in einem kleineren Winkel bei uns an und die Quelle erscheint heller. Das ist Relativitätstheorie in Reinkultur. Und jetzt wird's noch härter. Denn jetzt kommen wir zur ultraharten Gammastrahlung. In der Gammastrahlung sind diese Quellen, diese Blazare, ja, man könnte sie auch blasende Quasare nennen, weil die ganze Energie herausblasen, werden die noch intensiver in der Variabilität. Wir sind jetzt in dieser ultraharten Gammastrahlung bei Energien angelangt, die man kaum in den irdischen Beschleunigern erzeugen kann. Mal jetzt für die Experten, ja, da treten Elektronen auf mit einem Lorentzfaktor von 10 hoch 6 bis 10 hoch 7. Lorentzfaktor ist ein Transformationsfaktor. Sobald ein Teilchen in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit gerät, wird seine Masse ja größer. Seine Ruhmasse wird multipliziert mit einem Faktor, das ist der sogenannte Lorentzfaktor. Der Name Lorentz kommt daher, dass in der speziellen Relativitätstheorie Vorgänge von einem Bezugssystem zum anderen müssen Lorentz transformiert werden. Ich habe es ja gesagt, Sie müssen das Buch mit der Relativitätstheorie schon daneben liegen haben. Ne? Also es ist ein bisschen hardcore, aber kriegen wir hin. Ne? Okay. Also. Worum geht's? Hoher Lorentzfaktor bedeutet, die Teilchen haben sehr, sehr hohe Energien. TeV-Energien, Teraelektronenvolt. Während wir also auf der Erde im Labor unter kontrollierten Bedingungen, wenn wir alle Störquellen wegnehmen, kriegen wir Elektronen auf 10.000 MeV, ja, schon mal 100 GeV, aber dann wird's schon schwierig. Terraelektronen wollen zu erzeugen, ist außerordentlich schwierig. Sehr schwierig. Aber mit diesen Maschinen ist es möglich. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern in großer Menge. Und jetzt kommt's. Wenn Sie sich noch daran erinnern, in der speziellen Relativitätstheorie gibt es ja eine Aussage darüber, dass Energie und Masse miteinander ja in irgendeiner Weise in Relation stehen. Ich will auf die berühmt-berüchtigte Formel hinaus, E gleich M mal C Quadrat. Ja? Also wenn ich Strahlung habe mit sehr hoher Energie, dann kann aus dieser Strahlung können ein Teilchen und ein Antiteilchenpaar herauskommen. Wollen wir es mal ausrechnen? Ein Elektron hat eine Ruhemasse von 511 Kiloelektronenvolt. Ja, ich möchte ein Elektron erzeugen und ein Positron. Elektron ist negativ geladen, sein Antiteilchen Positron ist positiv geladen. Will ich die erzeugen, brauche ich Strahlung mit einer Energie von 1 bis 2 MeV. Das bedeutet, das ist eine Frequenz von 10 hoch 20 Hertz. Nur, dass Sie mal Bescheid wissen, also optische Strahlung liegt zwischen 10 hoch 13 und 10 hoch 14 Hertz. Das ist wirklich hart, ziemlich harte Strahlung. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wie kommt es eigentlich, dass diese TeV-Strahlung, die ist ja noch mal eine Million Mal stärker als diese MeV, als die Gamma-Strahlung. Wieso kommt die eigentlich aus diesen Gebilden heraus? Denn eigentlich müssten doch da Paare entstanden sein. Wie kommt denn diese ultraharte Gamma-Strahlung aus den Blazaren heraus? Wenn es heißt E gleich mc², dann müsste doch jedes Photon, müsste sich doch, sobald es genügend Energie hat, in ein Elektron-Positron-Paar verwandeln. Na, wenn es das täte, würden wir es nicht empfangen können. Ne? Denn die Teilchen, die da rauskommen, die würden ja über andere Strahlungsprozesse viel niederfrequentere Strahlung erzeugen, als diese Photonen tatsächlich, die bei uns ankommen. Was ist da passiert? Also, Elektron-Positronen-Paare entstehen nur dann, wenn das Plasma, also dieses ionisierte Gas, was in den Blazaren offenbar drin ist, Sie erinnern sich noch daran, wir gucken in diese zentrale Maschine hinein. In das Inferno im Innern einer aktiven Galaxie. Wenn diese zentrale Maschine optisch dick ist, das heißt, die Photonen kommen gar nicht so einfach raus, sondern werden durch Streuung an anderen Teilchen dazu gezwungen, Elektron-Positron-Paare zu machen. Dann kommen die Photonen nicht raus. Dann kann ich praktisch von außen nur auf so eine Kugel gucken und diese Kugel besteht aus irgendwelchen Materie-Antimaterie-Teilchenpaaren und das ist es. Und die strahlen halt zum Beispiel Strahlung ab im Röntgenbereich. Das ist ja moderat oder im optischen. Das ist ja kein Problem. Aber um die Gammastrahlung rauszukriegen, brauchen wir etwas, sodass es optisch dünn ist. Das heißt, die Photonen bewegen sich frei und stoßen nicht mit irgendwas zusammen. Das bedeutet mit anderen Worten, die Photonenquelle für die Gammastrahlung muss einen gewissen Abstand von dieser zentralen Maschine haben. Wie das genau funktioniert, das wissen wir noch nicht. Aber momentan gehen die Ideen eigentlich dahin, dass es eine Gasscheibe gibt und diese Gasscheibe produziert Photonen. Wir haben eine bestimmte Temperatur, so 100.000 Grad. Das entspricht also einer Strahlung im ultravioletten Bereich. Und diese Photonen, die da kommen, die werden von den hochrelativistischen Teilchen, die praktisch wie in so einer großen Flutlichtanlage über einem Fußballstadion, werden diese Photonen umgewandelt in Gammastrahlung. Und dann entlang des Jets genau in den Detektor von unseren Anlagen hineingeschossen. Also hier zeigt sich wirklich der richtige Blick zur richtigen Zeit. Das ist das Allerwichtigste. Das ist ein tiefer Blick in eine Physik, die sonst nirgendwo im Kosmos so deutlich zu beobachten ist. In diesem Sinne sind Blazare etwas ganz Außergewöhnliches und sie gehören zu den wirklich im wahrsten Sinne des Wortes heißesten Objekten, die es im Universum gibt. Es ist ein Inferno, was sich da abspielt, eine Party, wie man sie um schwarze Löcher früher niemals vermutet hätte.